Herr Vogel, Sie wohnen seit 3 Wochen zusammen mit Ihrer Frau in einem Altersheim im Münchner Osten, dem sogenannten Augustinum. Mit 34 Jahren wurden Sie Münchner Oberbürgermeister, waren später Minister, Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender der SPD. Vor kurzem sind Sie 80 geworden. Ihre Frau ist 79 Jahre. Herr Vogel, haben Sie sich schon an Ihr neues Zuhause gewöhnt? Es dauert nach Umzügen immer eine gewisse Zeit, sich einzuleben, aber wir haben das einigermaßen geschafft. Natürlich müssen wir uns an den Rhythmus hier gewöhnen. Das Mittagessen beginnt um 12 und um 1 muss man spätestens unten im Saal sein. Naja, die meisten Menschen hier müssen wir auch erst kennenlernen. Meine Frau und ich haben jedenfalls festgestellt, dass wir zu den Jüngeren gehören. Hier sind wir sozusagen die Jugend. Das ist eine Erfahrung, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Warum sind Sie jetzt in ein Altersheim gezogen? Den Antrag haben wir vor 4 Jahren gestellt, als meine Frau zunehmend Schwierigkeiten hatte, die steile Treppe zu unserer Wohnung hinaufzugehen. In den letzten Jahren habe ich sie immer mit ihren Einkaufstüten unten abgeholt. Das wurde doch sehr, sehr mühsam. Man meldet sich also an und wartet, bis eine Wohnung frei wird. Der Umzug war eine Kopfentscheidung. Man sollte diesen Schritt tun, solange man noch einigermaßen beieinander ist. Wenn man wartet, bis es nicht mehr geht, dann kann man kaum noch Einfluss nehmen und hat keine Zeit mehr, mit den Menschen bekannt zu werden. Frau Vogel, und wie geht es Ihnen mit Ihren neuen Nachbarn hier im Haus? Sie sagten einmal, dass Sie nicht leicht Freundschaften schließen. Wissen Sie, Freundschaft schließen in unserem Alter, das ist ein großes Wort. Man geht hoffentlich liebenswürdig miteinander um, aber ob das gleich Freundschaft ist? Wenn man allein wäre, ist es vielleicht anders, aber wir sind in der glücklichen Lage, zu zweit zu sein. Wie sieht ein ganz normaler Tag im Leben der Vogels heute aus? Er beginnt um 7 Uhr mit einem Frühstück. Das ist ein bisschen später als in früheren Tagen. Ab 9 Uhr führe ich Telefonate. Eine Kollegin von früher hilft mir bei der Arbeit. Es gibt ja einiges zu tun. Korrespondenz führen, Termine planen, gelegentlich Vorworte für Bücher schreiben, Vorträge vorbereiten, na und so weiter und so fort. Um 12:30 gehen wir runter zum Essen. Das dauert eine Dreiviertelstunde. Dann setze ich mich in den Sessel dort drüben und lese eine Tageszeitung, immer noch gründlich. Nachmittags sind dann öfter Außentermine, das dauert ja jetzt etwas länger, aber immerhin braucht die U-Bahn von hier zur Innenstadt nur 14 Minuten. Man könnte fast glauben, Sie seien gar kein Rentner. Ich sehe ihn auch gar nicht so. Nein. Du bist kein Rentner. Na, im materiellen Sinne schon, aber vielleicht nicht so sehr, was den Lebensstil betrifft. Ich sehe da gar keinen Unterschied zu früher. Du sitzt nach wie vor viele Stunden am Schreibtisch und nimmst deine Termine wahr. Es ginge auch nicht anders. Er würde sonst eingehen wie eine Primel. Dafür hat sich in meinem Tagesablauf sehr viel verändert. Ich muss endlich keinen Haushalt mehr führen. Meine Vormittage sind jetzt frei. Hier im Haus werden Sprachkurse angeboten. Die möchte ich nutzen. Wir haben gesehen, dass auch Internetkurse angeboten werden. Ich bin bis zum heutigen Tage nicht ans Internet angeschlossen. Ich habe die Sorge, dass ich mit meiner Neigung zur Pedanterie und Genauigkeit Tage vor dem Bildschirm verbringen würde. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass ich es doch noch tue. Wie verbringen Sie die Abende? Wir nehmen hier oben ein kleines Abendbrot, schauen um 19 Uhr die Nachrichten an. Wir schauen nur wenig fern. Oft spielen wir etwas, Scrabble zum Beispiel. Loki Schmidt, die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers, hat einmal gesagt, das Geheimnis ihrer guten Ehe seien getrennte Schlafzimmer. Das kann ich unterschreiben. Jeder hat seine Eigenheiten. Mein Mann war immer ein Nachtmensch. Er liest oft bis 2 Uhr morgens. So etwas schätzt man als Partnerin nicht auf Dauer. Diesen Dingen muss man aus dem Weg gehen. Und das tun wir. Frau Vogel, Herr Vogel, wird man im Alter eigentlich weise? Oder ist das eine vergebliche Hoffnung der Jüngeren? Also, ich nicht. Das müssen Dritte beurteilen. Ich glaube, man wird abgeklärter, weil man beispielsweise in der Politik manche Aufgeregtheiten schon so oder ganz ähnlich erlebt hat. Manchmal ist man aber auch rascher gereizt. Wenn dummes Zeug geredet wird, geht mir das schneller auf die Nerven als früher. Sie möchten keine Zeit mehr verplempern. Ja, das stimmt. Immer, wenn ich irgendwo mein Alter hinschreiben muss, denke ich, die meiste Zeit deines Lebens liegt hinter dir. Ich habe mir ein sehr hübsches Bild aus einem Kalender gerissen. Es zeigt einen alten, bereiften Baum. Das bin ich. Bei meinem 80. wurde ich schon mal ein paar Momente lang nachdenklich. Aber in Bezug auf den Tod kann ich nur sagen, das ist ein menschlicher Vorgang. Herr Vogel, Sie haben einmal gesagt, ich glaube, dass man im Jenseits, wenn man eine enge Pforte durchschritten hat, noch einmal in ein ernstes Gespräch gezogen wird. Ja, das glaube ich. Es wird in dem Gespräch über das Leben gehen, das man geführt hat, was man getan und was man unterlassen hat, wie es übrigens auch in der Präambel des Grundgesetzes heißt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Meine Vorstellung vom Tod ist weniger konkret. Ich bin überzeugt, dass etwas von uns bleibt. Aber ob jene Religionen recht haben, dass man endlos wiedergeboren wird, da bin ich mir nicht sicher. Nimmt im zunehmenden Alter die Sorge um den Partner zu? Ja, sag mal, machst du dir Sorgen um mich? Nicht mehr als früher. Da hat sich nichts verändert. Herr Vogel, Sie wurden in Ihrer Karriere häufig als Oberlehrer verspottet. Man machte sich über Ihre Vorliebe für Klarsichthüllen lustig. Hat Sie das gekränkt? Zunächst einmal Birne als Spitzname würde ich für weniger akzeptabel halten. Ansonsten hilft nur Selbstironie und deshalb gehe ich bei Veranstaltungen des Öfteren vor den Versammelten hin und her und sage, Oberlehrer machen das vor ihrer Klasse auch so. Dann lachen die meisten. Das entspannt die Situation und wenn Sie mögen, schenke ich Ihnen noch gern eine echte Vogel-Klarsichthülle. Hier, bitte sehr. Herr Vogel, ist Ihre Ironie auch ein Mittel zum Selbstschutz? Sie wirkt sich so aus, aber ich habe mich nie hingesetzt und überlegt, wie schützt du dich? Nein, aber es ist eine Neigung, die mir immer geholfen hat. Herr Vogel, Frau Vogel, vielen Dank für das Gespräch.